ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Klötze und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android-App. Und zwar der App Palette oder HK für Hongkong. Palette ist ja keine deutsche Firma. Palette, also. Technische Daten für die Familienmediathek zugelassen. Aktuelle Versionsnummer 1.0.3. Erforderliche Android-Versionsnummer 4.0.3 oder höher. Und die App hat eine Gesamtbewertung von 4,3 Sternen bei 678 Gesamtbewertungen. Kann ich persönlich nicht so ganz verstehen. Oder vielleicht auch doch. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ich habe die App auf jeden Fall neulich, irgendwann gab es sie gratis, da habe ich sie geladen, habe sie ausprobiert und bin ganz ehrlich mit euch. 1,19 € würde ich nach dem Stand jetzt nicht dafür ausgeben. Lese ich einen Teil der Beschreibung vor, ich weiß es gar nicht genau. Doch, Palette HK is full of sense of the times. Red Taxi, Yellow Zebra Crossing, Green Fence und so weiter und so fort. Es ist halt eine Reihe der Professional Retro Style Camera aus der Palette Kamera Serie. Es gibt auch Palette Navy und Tiffany und Paris und so weiter und so fort. Das ist halt mit Filtern, die irgendwie an Hongkong wohl angelehnt sein sollen. 12 Retrofilm-Filter. Ihr könnt Fotos mit der App machen und den Filter draufpacken oder eben im Nachhinein ein Bild reinladen und da drin dann verändern. Ihr habt Live-Preview für die Filter. Videofunktion wird ebenfalls unterstützt und man kann Fotos nicht nur mit Filtern versehen, sondern auch noch irgendwie mit Belichtung und Kontrast und Vignette und so weiter kann man da ebenfalls noch draufpacken. Das Ganze hört sich wirklich gar nicht schlecht an und ich muss sagen, die Filter sehen auch gar nicht so schlecht aus. Wenn ihr zum Beispiel eine andere App nutzt, als mein Lieblingsbeispiel ist da immer eigentlich ViscoCam. Also wenn ihr ViscoCam nutzt, braucht ihr Palette HK nicht, weil die Filter sind so ähnlich, wenn nicht sogar genauso. Das weiß ich jetzt nicht genau, das habe ich nicht so verfolgt. Ja, aber wer Visco hat, braucht, was Filter anbelangt, sowieso keine andere App mehr, jedenfalls meiner Meinung nach. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Genau. Also die Ergebnisse der Filter sind gar nicht so schlecht, wenn da nicht ein Problem wäre. Die Originalauflösung wird nicht beibehalten, sondern das fertige Bild, das bearbeitete Bild, hat dann nach einer Auflösung von 1280 mal 960 Pixel. Das reicht für Instagram, Twitter, Facebook, sonst was natürlich aus, denke ich. Aber wenn ihr jetzt eure vielleicht sehr gut gelungenen Smartphone-Fotos mit einem schönen Filter bearbeiten wollt, dann ist Palette HK wirklich nichts für euch in diesem Fall. Leider. Schön wäre ja, wenn man irgendwie es einstellen könnte, welche Auflösung denn da zum Schluss rauskommt. Das kann man leider nicht. Oder ich habe es nicht gefunden und ich bin zu doof dazu. Ich weiß es nicht genau. Kann man das doch? Dann bitte Korrektur an mich. Die App an sich kostet 1,19 € und das wäre es jetzt. Alleine mit diesem Problem mit der Auflösung wäre es mir nicht wert, ganz ehrlich. Ansonsten ist sie wunderschön gemacht und es gibt wenig daran auszusetzen, bis auf diese Tatsache halt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.